Wer die Prosa und die Themen aus dieser Zeit mit denen der Gegenwart vergleicht, bekommt einen guten Eindruck vom gesellschaftlichen Wandel. Innerhalb von 30 Jahren sind nicht nur große Teile der CDU/CSU, sondern insgesamt die Mehrheit der Deutschen und der übrigen Welt deutlich fürsorglicher, liberaler und friedlicher, kurz progressiver geworden. Dieser Wandel veranschaulicht allerdings auch, warum am rechten Rand der Parteienlandschaft eine Lücke aufgeklafft ist, die jetzt eine neue Partei besetzt. Fast alle Länder und Kulturen haben in den letzten Jahrhunderten eine Entwicklung vom kollektivistischen Stammesmodell zu modernen Gesellschaftsformen durchgemacht. Die Menschen legen mehr Wert auf Individualismus und universelle Gesetze, sodass der moralische Kompass immer weniger in Richtung Autorität und Loyalität ausschlägt, sondern dafür mehr in Richtung Fairness und Freiheit, wie der amerikanische Anthropologe Alan Fiske zeigt. Den logischen Fluchtpunkt dieser Entwicklung stellt die Gründung der Vereinten Nationen im Jahr 1949 dar, einer überstaatlichen Institution, die auf der Idee universeller Menschenrechte beruht. In den 100.000 Jahren Menschheitsgeschichte davor hätte niemand im Traum daran gedacht, einen ständigen Rat für die gesamte Menschheit einzurichten. Selbst in den heutigen konservativ-autoritären Regionen der Welt, zum Beispiel in China, Russland und dem arabischen Raum, haben die Menschen progressivere Werte als zuvor, etwa wenn es um die Autorität der Religion geht, um Scheidung, Sex vor der Ehe oder Selbstmord, vergleichbar mit denen im Westeuropa der 60er Jahre. In Zukunft ist also keine Islamisierung des Abendlandes zu erwarten, sondern eher eine Abendlandisierung des Islam.